Gib unser täglich Brot, uns Herr in dieser Not. Schenk gütig dein Erbarmen, uns Armen, o Gott. Doch, dass wir Kinder gut gedeihen, soll's nicht stets trockenes Brot nur sein. Ist auch nur trockenes Brot, wir beten in der Not, Vertrauen und Wahrheit.